14. Du hast. Tens. Schokolade. O chocolate. Müssen. Ter de. Diät. A dieta. Sie haben. Têm. Vitamin. A vitamina. 17. Papagaio. O papagaio.